بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النام الله سأل بامس بمهاتسكن الله زيق من هاي بمهاتسكايت درفت البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, wir kommen heute zum 19. Kapitel, das folgendermaßen lautet, und zwar geht es um Al-Ilhad. Ilhad. Ilhad, Abtrünnigkeit hinsichtlich der Namen, Eigenschaften und Zeichen. Abtrünnigkeit hinsichtlich der Namen, Eigenschaften und Zeichen. Das heißt, wir wollen uns erst einmal unterhalten heute, welche Formen der Abtrünnigkeit es gibt hinsichtlich dieser drei Angelegenheiten. Sodass Allah subhanahu wa ta'ala uns inshallah ta'ala davor beschützt. Allah sagte subhanahu wa ta'ala: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat al-A'raf, Surah Nummer 7, Vers 181: Allahs sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen, ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dieses Wort يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ wurde übersetzt mit die mit seinen Namen abwegig umgehen. Das ist das, wo wir uns heute unterhalten wollen. Und der Begriff, den wir davon ableiten, das Nomen ist Al-Ilhad. Ilhad ist das abwegig umgehen oder die Abtrünnigkeit in Bezug auf diese Thematik. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala warnend: إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا. Habt ihr das Wort يُلْحِدُونَ wieder gehört? إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا. Übersetzt: Gewiss diejenigen, die mit unseren Zeichen, unseren Ayat abwegig umgehen, also Ilhad machen, sind uns nicht verborgen. Und das ist eine Drohung Allah subhanahu wa ta'ala, als wollte er ihnen sagen: wir sehen sie sehr wohl und wir schreiben auf, was sie tun, und wir hören, was sie sagen, und wir wissen, was sie planen, und am Tag der Auferstehung werden wir sie danach fragen werden. Surah Nummer 41, Vers 40. Ilhad, was man zum Beispiel übersetzen könnte mit Irrglaube, Ketzerei, Abtrünnigkeit, wollen wir natürlich auch erstmal wieder verstehen hinsichtlich seiner sprachlichen Bedeutung. Und dann wissen wir, wovor uns Allah subhanahu wa ta'ala gewarnt hat. Und zwar, der Autor sagt, hafidhullah, Ilhad bedeutet wörtlich das Abweichen von der geraden Linie. Das Abweichen von der geraden Linie. Und auch der Begriff Lahd, ihr hört raus, das Yulhiduna hat drei Buchstaben, die wir auch wieder in dem Wort Lahd wiederfinden. Und zwar Lam, Ha und Dal. Und das ist der Hinweis darauf, dass das Wort die gleiche Wortwurzel hat. Und was ist Lahd? Lahd ist eine Form des Grabes. Es gibt zwei Arten, wie die Toten begraben werden bei unserer Religion. Und eine davon ist das Nischengrab. Und deswegen ist das Lahd die Nische für den Leichnam in der Seitenwand des Grabes. Und auch diese Nische in der Seite ist nämlich schräg gemacht. Die Steine oder die Tonplatten oder was auch immer man darauf legt dann, auf die Stelle, wo der Tod begraben ist, werden schräg drauf gemacht. Und deswegen heißt dieses Nischengrab Lahd auf Arabisch. Und es stand daher, weil sich die Nische seitlich und nicht in der Mitte des Grabes befindet. So ist die Begründung, woher das Wort Lahd herkommt. Die beiden Ayat, die wir beide gerade gelesen haben, verdeutlichen zwei Arten von Ilhad oder zwei Arten von Abtrünnigkeit hinsichtlich der Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und diese beiden wollen wir jetzt uns durchnehmen, auf dass wir es vermeiden. Die erste Art von Ilhad ist in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs. Und die zweite Art von Ilhad ist in Bezug auf die Zeichen Allahs, die Ayat. Und das wollen wir uns jetzt näher anschauen. Erstens in Bezug auf die Namen und die Eigenschaften Allahs. Abtrünnigkeit, Ilhad. Wir verwenden jetzt immer das Wort Ilhad, weil wir jetzt verstanden haben, was Ilhad bedeutet. Ilhad hinsichtlich der Namen und Eigenschaften Allahs ist die Abweichung, was deren Wahrheit und Bedeutung betrifft, von dem, was als richtig bestätigt ist, hin zur Teilhaberschaft Allahs, zum Absprechen der Bedeutung und zum Unglaube. Und wir unterscheiden fünf Formen von Ilhad. Die erste Form von Ilhad ist die Benennung Allahs mit Namen, mit denen er sich selbst nicht benannte und die ihm nicht angemessen sind. Also du darfst nicht Allah Azza wa Jal einen Namen geben und schon gar nicht, wenn dieser Name eine falsche Bedeutung beinhaltet, wie zum Beispiel, er sagte, so wie die Christen ihn etwa als Vater bezeichnen und Jesus als Sohn und die Philosophen bezeichnen Allah subhanahu wa ta'ala als alles bewirkende Ursache und dergleichen. Dies ist Abtrünnigkeit, das ist eine Form von Ilhad hinsichtlich der Namen Allahs des Erhabenen. Denn die Namen Allahs gründen auf dem Verstand, richtig? Nein, auf der Offenbarung. Denn die Namen Allahs gründen auf der Offenbarung und darum ist es unmöglich, ihm etwas anderes als gesichert und zuzuschreiben als das, was er hinsichtlich seiner selbst im Offenbarungstext bestätigt. Ihn mit etwas zu benennen, mit dem er sich selbst nicht benennt, stellt ein ungeziemendes Verhalten gegenüber Allah, Unrecht und einen Angriff auf das ihm gebührende Recht dar. Das ist die erste Form von Ilhad. Wir haben gesagt, wir haben fünf Formen. Zweite Form, das Leugnen seiner Namen, sei es nun eines Teils derselben oder aller Namen. Denn das, was er für sich selbst bekräftigte, zu bestätigen, ist unsere Pflicht. Und wenn wir es ablehnen, so ist das Abtrünnigkeit, Ilhad und Abweichen. Zu jenen aber, die die Namen Allahs an sich leugnen, gehören die Extremisten, unter der welcher Gruppe, könnt ihr euch noch erinnern, vielleicht, wir haben verschiedene Gruppen genannt gestern, und eine haben wir gesagt, sie sind die Extremsten unter diesen Gruppen, was die Namen und Eigenschaften Allahs angeht, das sind die Jahmiyyah, ganz genau. Das sind die Jahmiyyah, die bilden die, subhanallah, interessanterweise, sie sind die konsequentesten unter ihnen, weil sie einfach eine klare Linie haben im Vergleich zu den anderen, aber gleichzeitig sind sie diejenigen, die am weitesten vom rechten Weg abgewichen sind, weil wenn du konkret immer etwas falsch machst, ist natürlich schlechter, als wenn du ab und zu mal was falsch machst. Ja, sie haben gesagt, wenn wir einmal was falsch machen, machen wir es immer falsch. Okay? So waren sie wenigstens konsequenter, aber es hat ihnen auch nichts gebracht. Die dritte Form von Ilhad. Das zweite haben wir gesagt, was wir einen Namen oder alle Namen leugnen. Die dritte Form von Ilhad, was die Namen Allahs angeht, ist, dass wir die Eigenschaften leugnen. Nämlich ein Name, weil Allah subhanahu wa ta'ala weist auf seine Eigenschaften. Allah subhanahu wa ta'ala hat deswegen die höchsten, schönsten Namen, weil sie die höchsten Eigenschaften auch beinhalten, liebe Geschwister. Anders als beim Menschen, wie wir gesagt haben, der Mensch, es kann sein, er heißt Abdullah, Diener Allahs, aber ist er wirklich jemand, der Allah aufrichtig dient und ihm nichts beigesellt? Das muss nicht unbedingt sein, aber in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, seine Namen, sie gebühren ihm. Und sie ziehen ihm, subhanahu wa ta'ala, und seine Eigenschaften ebenfalls. Das heißt, jeden Namen, den er hat, subhanahu wa ta'ala, hat er, weil er ihn auch wirklich verdient, diesen Namen. Also er heißt Ar-Rahman, weil er wirklich Rahim ist. Er ist der Alabama, weil er wirklich barmherzig ist, subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist eine dritte Form das Leugnen der Eigenschaften, auf welche die Namen hinweisen. Das bedeutet, dass zwar der Name bestätigt, die Eigenschaft aber, die er umfasst, abgelehnt wird. Dies ist etwa der Fall, wenn gesagt wird, Allah sei zwar allhörend, aber er besitze kein Gehör. Er sei zwar allsehend, aber ohne Blick. Allwissend, aber ohne Wissen. Und dergleichen. Diese Auffassung vertrat die Mu'tazila. Und sie entspricht nicht der Vernunft. Sie machten die Namen zu bloßen Zeichen, die keinerlei Bedeutung haben. Also sie glauben, Allah subhanahu wa ta'ala ist As-Sami'. Der Allhörende, aber sie glauben nicht, dass er hören kann. Ja, sie schreiben ihm den Namen zu, aber nicht, was dieser Namen bedeutet, was dieser Name bedeutet, was dieser Name hergibt. Sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allsehende, Al-Basir, er kann alles sehen, aber sie sagen nicht, dass er sehen kann. Wir sagen nein, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allsehende, weil er sehen kann. Er ist der Allhörende, weil er alles hört. Und so weiter und so fort. Eine banale Angelegenheit, eine einfache Sache, ganz klar. Aber subhanallah, Allah leitet recht, wen er will, und bitten ihn um noch mehr Rechtleitung. Unter ihnen wird auch die Meinung vertreten, die Namen umfassen jeweils lediglich einen Aspekt. Die Ahle Sunna wal Jama'a unterscheiden jedoch hinsichtlich dessen, worauf ein Name verweisen kann, dreierlei. Die Ahle Sunna wal Jama'a verweisen, wenn es jetzt um den Namen und die Eigenschaften Allahs geht, dann haben wir drei verschiedene Aspekte, worauf ein Name verweisen kann. Und das erfordert ein bisschen Konzentration. Und wir haben jetzt drei Begriffe, die wir neu einführen werden. Der eine Begriff, ich sage ihn nur kurz voraus, gleich werde ich ihn nochmal erklären. Einmal ist Dalalat Mutabaqa, dann Dalalat Tadammun und das dritte ist Dalalat Iltizam. Also, was bedeutet das? Erstens, den Hinweis auf die vollständige Übereinstimmung des Wortlautes mit seiner Bedeutung, das nennen wir Dalalat Mutabaqa. Den Hinweis auf die vollständige Übereinstimmung des Wortes mit seiner Bedeutung. Es wird klarer, inshallah ta'ala, wenn wir die anderen beiden Kategorien ebenfalls kennengelernt haben, dann wissen wir, was diese Mutabaqa bedeutet. Er sagt, der Wortlaut weist auf das, was er bezeichnet, in seiner Gesamtheit hin. Der Wortlaut weist auf das, was er bezeichnet, auf seine Gesamtheit hin. Wenn du das hörst, dann weißt du automatisch, es gibt Worte, die nicht auf seine Gesamtheit hinweisen, sondern nur auf einen Teil hinweisen. Nicht auf die Gesamtheit, sondern auf eine Teilheit, auf einen Teil davon. Okay? Was das bedeutet, wenn wir gleich an einem Beispiel erklären. Aber ich wiederhole es nochmal, weil das man ein bisschen verdauen muss. Noch einmal den Hinweis auf die vollständige Übereinstimmung des Wortlautes mit seiner Bedeutung. Das nennen wir Dalalat Mutabaqa. Und das gemeint ist, dass der Wortlaut auf das hinweist, was er bezeichnet, aber in Bezug auf seine Gesamtheit. Beispiel oder weitere Erläuterung. So weist jeder Name Allahs sowohl auf das hin, was er benennt, und das ist Allah. Also wenn du hast einen Namen, Allah subhanahu wa ta'ala, dieser weist auf das hin, was er benennt, oder nicht? Weist der Name auf den hin, der so genannt wird? Natürlich. Ein Name ist immer für ein Wesen da. Ja, ein Name ist immer für irgendetwas da. Und dieser Name weist auf Allah subhanahu wa ta'ala hin, richtig? Wunderbar. So weist jeder Name Allahs sowohl auf das hin, was er benennt, und das ist Allah, als auch auf die Eigenschaft, von der jeweilige Name abgeleitet ist. Also du hast Ar-Rahman. Ar-Rahman weist hin auf Allah subhanahu wa ta'ala. Weist auf Allah subhanahu wa ta'ala, sprachlich gesagt, auf seine Gesamtheit hin. Auf Allah subhanahu wa ta'ala ganz. Okay? Aber was ist in Bezug auf den Namen Ar-Rahman? So weist es lediglich auf eine Eigenschaft von ihm direkt hin. Weist es auf Allah in seiner Gesamtheit hin? Das heißt, wenn du redest von Ar-Rahman, redest du von Ar-Rahman nur im Hinblick auf seine Barmherzigkeit? Oder meinst du Allah subhanahu wa ta'ala mit all seinen Namen und Eigenschaften? Du meinst Allah azza wa jal mit all seinen Namen und Eigenschaften. Denn er ist subhanahu wa ta'ala, wir können nicht seinen Namen von ihm trennen, seine Eigenschaften von ihm trennen, subhanahu wa ta'ala. Sie sind Eigenschaften seines Wesens. Okay? Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir sagen Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala, der Al-Abama, dann weist es auf Allah subhanahu wa ta'ala hin und all seinen Namen und seine Eigenschaften. Aber der Name an sich gleichzeitig weist auf einen Teil dieser Namen hin, nämlich Ar-Rahman, den wir ausgesprochen haben. Oder auch hinsichtlich einen Teil seiner Bedeutung, der Eigenschaften hin, und zwar die Eigenschaft der Barmherzigkeit. Noch einmal, der Wortlaut weist auf das, was er bezeichnet, in seiner Gesamtheit hin. So weist jeder Name Allahs sowohl auf das hin, was er benennt, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala, als auch auf die Eigenschaft, von der jeweilige Name abgeleitet ist. Inshallah ta'ala wird es jetzt noch ein bisschen klarer, wenn wir die anderen beiden Kategorien uns anschauen. Das zweite haben wir gesagt, Dalalat Tadammun. دلالة تضمن. تضمن heißt kommt von oder تضمن bedeutet eine Sache beinhalten. Eine Sache beinhalten. Der erste Fall war, ein Begriff bezieht sich auf eine Gesamtheit. Und jetzt sehen wir, wie eine Sache etwas anderes beinhaltet, impliziert. Der Hinweis auf einen Teilaspekt der Bedeutung, Dalalat Tadammun. Was heißt das? Der Wortlaut des Namens weist auf einen Teil dessen hin, was er bezeichnet. So etwa, wenn der Name allein auf die Eigenschaft verweist oder allein auf das Wesen. Wenn die Eigenschaft, wenn der Name allein auf die Eigenschaft verweist oder allein auf das Wesen. Beispiel habe ich euch schon vorhin gegeben. Wenn wir den Namen Allahs Ar-Rahman anschauen, dann verweist er in einer Hinsicht auf Allah in seiner Gesamtheit, aber gleichzeitig auch verweist er auf einen Teilaspekt hin, und zwar auf eine Eigenschaft von vielen Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala hin. Jemand könnte sich fragen, wieso ist das wichtig? Weil dadurch erkennen wir, dass die Ahlus Sunnah al-Jama'a nicht nur an irgendwelche Namen glaubt mit einer bestimmten Buchstabenreihenfolge, sondern wir verinnerlichen sehr wohl, was dieser Name uns hergibt an Bedeutungen. Deswegen, wir glauben fest an die Namen und wir glauben fest an das, was sie an Bedeutungen beinhaltet. Und das sind diese drei Aspekte, von denen ich jetzt gerade spreche. طيب. Drittens, Dalalat Iltizam. Iltizam, damit soll gesagt werden, kurz, das sind eigenen Worten, dass sich aus einer Sache manchmal etwas zwangsläufig ergibt. Dass sich aus einer Sache, zum Beispiel, wenn ich dich sehe vor mir, dann ergibt sich dadurch zwangsläufig, dass du Eltern hast. Es muss einen Mann, eine Frau geben, sonst wärst du nicht auf der Welt. Okay? Das ist zwangsläufig der Fall. طيب. Genauso wie wir sagen, zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala hat Himmel und Erde erschaffen. Zwangsläufig ergibt sich daraus, dass er subhanahu wa ta'ala eine gewisse Fähigkeit besitzt, eine gewisse Qudra besitzt, sonst hätte er das nicht alles erschaffen. Das ist zwangsläufig ergibt es. Wenn er subhanahu wa ta'ala das alles erschaffen hat und das Wissen, was er hineingesteckt hat, in der Schöpfung vorhanden ist, dieses Wissen muss er gehabt haben, subhanahu wa ta'ala, und sogar noch mehr. Das ergibt sich zwangsläufig. Und das ist, was wir jetzt gerade beschreiben werden. Das haben wir umschrieben mit dem Fachbegriff Dalalat Iltizam. Und zwar, der Hinweis auf die notwendige Bedeutung. Der Name weist auf etwas hin, das nicht vom Wortlaut des Namens her verstanden werden kann, sondern durch das, was er notwendigerweise impliziert. Okay? So ist der Begriff, Beispiel, so ist der Begriff Al-Khaliq. Al-Khaliq heißt der Schöpfer. So ist der Begriff Al-Khaliq ein Name, der auf das Wesen Allahs hinweist. In seiner Gesamtheit, oder nicht? Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du sagst Al-Khaliq, oder du sagst Ar-Rahman, oder du sagst Ar-Rahim, meinst du dann jemand verschiedene Götter? Nein, du meinst immer den einen und einzigen Gott, subhanahu wa ta'ala. So ist der Begriff Al-Khaliq ein Name, der auf das Wesen Allahs hinweist und auf die Eigenschaft des Erschaffens. Und auf die Eigenschaft des Erschaffens. Das ist ein zweiter Blickwinkel oder eine zweite Sache, die du daraus ableiten kannst. In Anbetracht dessen, dass er auf beides hinweist, spricht man hier vom Hinweis auf die vollständige Übereinstimmung des Wortlautes mit seiner Bedeutung. Von der vollständigen Übereinstimmung des Wortlautes mit seiner Bedeutung. Dalalat Mutabaqa. Denn der Wortlaut weist auf das, was er bezeichnet in seiner Gesamtheit hin. Zweifellos denkt man, wenn man vom Schöpfer spricht, Al-Khaliq spricht, an den Schöpfer und das Erschaffene. Weist der Begriff allein auf den Schöpfer hin oder allein auf das Erschaffene, dann spricht man vom Hinweis auf einen Teilaspekt der Bedeutung Dalalat Tadammun. Denn der Wortlaut weist auf einen Teil der umfassenden Bedeutung hin. Und in Anbetracht dessen, dass der Name Al-Khaliq, der Schöpfer, notwendigerweise auch auf Wissen und Stärke schließen lässt, sprechen wir von oder spricht man vom Hinweis auf die notwendige Bedeutung Dalalat Iltizam. Die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist von allem, erfordert notwendigerweise, dass er subhanahu wa ta'ala, wie wir gesagt haben, Wissen, Macht, Stärke hat, subhanahu wa ta'ala. Das nennt man die notwendige Bedeutung, die sich aus diesem Begriff ergibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala verlangt das auch vom Menschen, dass er an diese Sachen glaubt, denn der Mensch soll seinen Verstand benutzen und er soll überlegen, gerade die Götzendiener, sie wurden angesprochen, Allah sagte zu ihnen im Koran al-Karim, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sprich, wem gehört die Erde und wer sich darin befindet, wenn ihr darüber Bescheid wisst. Sie werden sagen, سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Sie werden sagen, Allah, sprich, wollt ihr denn nicht darüber nachdenken? Wollt ihr nicht darüber nachdenken, ob es dann überhaupt noch Sinn macht, dass ihr andere Götter neben Allah anbetet? Und die Ayat gehen weiter. Zusammengefasst, sie sollen, wenn sie schon glauben, dass Allah Azza wa Jal der Schöpfer ist von allem, da soll sich daraus für sie ergeben, dass er subhanahu wa ta'ala derjenige ist, dem Dankbarkeit gebührt und dem die Anbetung gebührt und nicht irgendjemand anderes. Und hier haben wir ganz klar, ergibt sich aus der Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala der ein und einzige Schöpfer ist, ergibt sich daraus automatisch, dass er der einzige Ilah ist, anbetungswürdig ist, subhanahu wa ta'ala. طيب, wir haben drei Aspekte kennengelernt jetzt des Ilhad, drei Aspekte kennengelernt des Ilhad, der Abtrünnigkeit hinsichtlich seiner Namen und Eigenschaften. Kommen wir zum vierten. Und zwar, Namen und Eigenschaften werden zwar bestätigt, sie werden jedoch mit Geschaffenem gleichgesetzt. Was heißt das nochmal? Temthil. Indem etwa gesagt wird, sein Sehen entspreche unserem Sehen und so weiter, woran kein Muslim glaubt. Fünftens, die Benennung des von ihm Erschaffenen mit seinen des erhabenen Namen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Namen und jetzt benutzt du manche seiner Namen, um damit Erschaffenes zu bezeichnen. Du leitest daraus Namen ab und damit Erschaffenes zu bezeichnen. Das haben die Araber damals gemacht und zwar einer der Namen Allahs ist der Name Allah. Und manche sagen, das ist der gewaltigste Name überhaupt. Und die Götzendiener, die Polytheisten, sie haben einen Namen davon abgeleitet. Und zwar Al-Lat. Al-Lat. Der Name wird auch erwähnt, Surat al-Najm. Diesen Namen haben sie abgeleitet und einem ihrer Götter gegeben. Und das ist eine Form von Ilhad, weil die Namen Allahs gehören Allah Azza wa Jal ganz alleine. Und es gehört zum vollkommenen Tawhid, dass wir davon keine Namen ableiten und sie anderen Menschen geben. Genauso ein anderes Beispiel, Al-Uzza. Al-Uzza ist auch einer der Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala. Entschuldigung, Al-Uzza ist einer der Namen der falschen Götter und abgeleitet von Al-Aziz. Abgeleitet von Al-Aziz. Al-Aziz bedeutet unter anderem der Mächtige, der Allmächtige, der Überlegene über alle und so weiter und so fort. Auch der Erhabene. Und ich füge von mir noch hinzu, heutzutage, wenn man den Namen Al-Wahhab nimmt und daraus ableitet und Menschen als Wahhabiten bezeichnet. Ja, ist auch eine Form von Ilhad in Bezug auf die Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Denn was ist das, dass man einen Namen Allahs nimmt und damit dann Leute beleidigt? Im Gegenteil, es müsste ja eigentlich was Positives sein, wenn die Menschen Diener des Wahhab sind. Wahhab kommt von Wahhaba. Wahhaba heißt Schenken. Und Al-Wahhab ist der Schenkende. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, ich wüsste nicht, dass einer seinen Namen Al-Wahhab ist, sondern nur Al-Wahhab. Und Al-Wahhab ist wie eine Steigerungsform von dem Schenkenden. Das heißt, derjenige, der häufig schenkt, derjenige, der Tag und Nacht schenkt, derjenige, der uns mit seinen Geschenken überhäuft und überschüttet, subhanahu wa ta'ala. Das wäre eine Form, eine Unterkategorie davon, dass man Erschaffenes mit aus einem der Namen Allahs subhanahu wa ta'ala ableitet. Eine zweite, ebenso das Beschreiben Allahs mit Namen, welche von ihm fernzuhalten sind und über die er erhaben ist. Das heißt also, entweder ich nehme einen Namen Allahs und bezeichne damit ein Geschöpf, a'udhu billah, das wäre ja eine Verletzung des Tawhid, denn dieser Name gehört Allah einzig und alleine. Und umgekehrt genauso, dass ich Allah Azza wa Jal etwas zuschreibe, einen Namen gebe und erst recht, wenn dieser, also einen Namen gebe, dem nicht zusteht, und erst recht, wenn dieser Name auch noch eine falsche Bedeutung beinhaltet. Und diese Form von Ilhad befindet sich in den Worten Allahs, wo er beschreibt, dass die Juden gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala sei arm. Inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. So haben sie gesagt, wir sind arm, Allah ist arm und wir sind die Reichen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte als Antwort darauf, wir werden aufschreiben, was sie gesagt haben und auch, dass sie die Propheten getötet haben und wir werden zu ihnen sagen, kostet die Strafe des Verbrennens. Deswegen ist eine gewaltige Sache, dass man über Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt, wovon man kein Wissen hat. Das ist in Surat Al-Imran, Vers 181. Ebenso sagten die Juden, Yadullahi maghlula, Allahs Hand ist gefesselt. Weil sie damit sagen wollten, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht spendabel ist, dass er geizig ist, und wir uns davon bewahren. Das ist Surat Al-Ma'idah, Ayah 64. Und eine dritte Form davon wäre, das Gleichsetzen seiner Eigenschaften mit den Eigenschaften seiner Schöpfung, gepriesen sei er, auch eine Form von Tamthil. Das kann ja in Bezug auf die Namen sein, auch in Bezug auf die Eigenschaften. All das lernen wir, um es zu vermeiden. Tayyib. Dann kommen wir zum zweiten Unterkapitel und letzten für heute, inshallah. Und zwar lautet es, die Abtrünnigkeit an sich ist der Zeichen Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und zwar die Ayat. Der Begriff Ayat ist der Plural von Ayah. Und das ist im Arabischen also ein normaler Plural, ein gesunder Plural, sagt man. Und zwar Ayah, dieses H am Ende, nennt man es eine Ta Marbuta. Ne? Das ist ein Zeichen dafür, dass das Wort weiblich ist, feminin ist. Und wenn du dieses Wort in Plural setzen willst im Arabischen, was machst du? Ja, du tauschst einfach dieses Ta Marbuta machst du weg, ersetzt es durch ein Alif und ein Ta. Dann hast du Plural. Ayah wird zu Ayat. Okay? Und das kommt im Koran viel vor. Viel vor. Immer wenn ihr das hört, Alif und Ta am Ende, dann wisst ihr meistens, dass das natürlich der feminine, gesunde Plural ist. So nennt man das. Wie dem auch sei, Ayah und Ayat soll für uns kein Problem sein. Beides wird übersetzt mit Zeichen. Und das ist auch eine korrekte Übersetzung. Aber in Bezug auf unsere Religion kann es mehr als eine Bedeutung haben. Und wir wollen wissen, welche Formen der Abtrünnigkeit von Ilhad kann man in Bezug auf die Zeichen Allahs machen. Wenn wir von Ayah sprechen, sprechen wir nicht nur von irgendeinem Zeichen, sondern wir sprechen von einem herausragenden Zeichen, das eine Sache von einer anderen unterscheidet. Allah subhanahu wa ta'ala entsandte nämlich die Gesandten mit Ayah, mit Zeichen. Und nicht mit Wundern, Mu'jizat. Also Allah sagte, er hat die Gesandten entsandt mit Ayah und nicht mit Mu'jizat. Das, was ich jetzt sagen werde, in den nächsten paar Minuten, das kann man der Informationswillen einfach sich merken oder aufschnappen, mal schön zuhören. Ist natürlich für den Deutschsprachigen nicht so wichtig und nicht so interessant, warum es jetzt heißt Ayah und es nicht heißt Mu'jiza. Beides heißt im Arabischen Wunder oder kann mit Wunder wiedergegeben werden. Aber der Autor will jetzt dir gleich erklären, warum er im Koran dieser eine Begriff verwendet worden ist und der andere nicht verwendet worden ist. Okay? Deswegen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das merken. Wenn ihr wollt, muss man das sich nicht unbedingt merken. Denn das Buch ist ursprünglich auf Arabisch geschrieben und wurde übersetzt. Und dann gibt es manchmal Dinge, die für den deutschsprachigen Leser interessant sind und manchmal Sachen, die vielleicht gut sind, dass man es weiß, aber es schadet auch nicht, wenn man es nicht unbedingt weiß. Aber es stärkt unseren Iman in der Hinsicht, dass wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jedes Wort im Koran al-Karim gewählt hat, entschieden hat, welches Wort er benutzt und nicht einfach irgendwie welche Worte gewählt hat, subhanahu wa ta'ala. Der Autor sagt, möge Allah ihn belohnen, der Begriff Ayah ist dem Begriff Mu'jizat vorzuziehen, denn erstens, es sind wie Ayat durch die in Koran und Sunna die göttliche Botschaft zum Ausdruck gebracht wird. Zweitens, Wunder mögen auch von einem Zauberer oder Magier herrühren. Selbst wenn sie außergewöhnlich scheinen, bezeichnet man sie dennoch nicht als tatsächliche Wunder. Also, man würde nicht bei einem Magier und Zauberer reden von Ayah, sondern eher von Mu'jiza oder etwas anderem. Der Begriff Ayat weist klarer auf die beabsichtigte Bedeutung hin als der Begriff Mu'jizat. Denn Ayat sind jene Zeichen, die auf Allahs Macht hinweisen. Die auf Allmacht hinweisen allgemein. Das heißt, Ayah ist ein Zeichen. Worauf weist das Zeichen hin? Jede Ayah im Koran weist auf La ilaha illallah. Denn es gibt kein Wort, wie wir gesagt haben, es gibt kein Wort, das nicht gesprochen worden ist. Und es gibt kein geschriebenes Wort, das nicht jemand geschrieben hat. Also weist es auf Allah subhanahu wa ta'ala hin. Es weist auf seine Einheit, es weist auf Tawhid hin. Ja? Und deswegen ist der Begriff Ayah besser zu verwenden als den Begriff Mu'jiza. Die Zeichen Allahs werden in zwei Gruppen geteilt. Zeichen des Seins, Ayat Kauniyah, und Zeichen der Offenbarung, Ayat Shar'iyah. Das heißt, die Zeichen, die auf La ilaha illallah hinweisen, die Zeichen, die auf die Existenz Allahs hinweisen, die Zeichen, die auf Allahs Allmacht hinweisen, gibt es zwei Arten davon. Entweder die Ayat Shar'iyah, das heißt die gesetzlichen Ayat, das heißt die Offenbarung, oder die Ayat Kauniyah, das sind die universellen Zeichen, das heißt die Schöpfung Allahs, subhanahu wa ta'ala. Zeichen Ayat Kauniyah, Zeichen des Seins, oder universelle Zeichen, wie ich gerade übersetzt habe, alles, was Schöpfung und Erschaffung betrifft. So wie er sagte, subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Zu seinen Ayat, zu seinen Zeichen. Und dafür gibt es mehr. Und viele andere Ayat weisen darauf hin. Das sind die Zeichen des Seins. Wenn man möchte, kann man auch von den Seinszeichen der Allmacht sprechen. Zeichen Ayat, aber sind es deswegen, weil der Mensch sie nicht hervorbringen kann. Das heißt, sie sind in der Hinsicht, diese alles, was wir sehen, sind in der Hinsicht Zeichen im Sinne von Wunder, weil der Mensch zu nichts von dem, was er sehen kann, imstande ist. Nichts. Der Mensch kann weder einen Baum erschaffen, noch eine Pflanze, noch eine Fliege, noch eine Bakterie, noch kann er den Regen herabsenden, noch kann er bestimmen, dass der Regen nicht kommen soll. Er kann gar nichts davon. Deswegen sind das alles Ayat, denn sie sind Wunder, da sie dem Menschen seine Grenzen zeigen. طيب, Ilhad jetzt. Wir reden ja von der Abtrünnigkeit. Ilhad hinsichtlich der Zeichen bedeutet, die Zeichen auf andere Ursachen als auf Allah zurückzuführen. Eine Ursache, die entweder völlig unabhängig von Allah gesehen, Allah zur Seite gestellt oder als Hilfsmittel erachtet wird. Also entweder Allah völlig als völlig unabhängig von Allah gesehen wird, Gott bewahre, das wäre wie ein zweiter Gott. Allah zur Seite gestellt, das wäre ein Scharik, oder als Hilfsmittel erachtet wird, als bräuchte Allah Helfer, wie manche geglaubt haben. Diese drei Arten wäre eine Form von Ilhad in Bezug auf die Zeichen, das heißt die Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala. Anders ausgedrückt, jemand sagt, die Nacht hat einen Schöpfer, die Sonne hat einen anderen Schöpfer, der Tag und so weiter und so fort. Das wäre eine Form von Ilhad, wenn wir sagen, völlige Unabhängigkeit. Sharik, wenn wir sagen, Allah Azza wa Jal und andere haben gemeinsam dieses Universum erschaffen. Hilfsmittel, wenn man denkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala deswegen Engel zum Beispiel beauftragt, Dinge zu tun, weil er dazu nicht imstande ist oder weil er Hilfe dazu braucht, Gott bewahre. All das wären Formen von Ilhad. Der Autor sagt, sodass es zum Beispiel heißt, das Zeichen stamme von diesem und jenem Allah nahestehenden. Das heißt, wenn jemand sagt, dieses Wunder, was geschehen ist, kommt vom Wali, der Sohn so heißt. Wali ist jemand, der Allah nahesteht. Das wäre eine Katastrophe, weil dann würde man dieses Wunder jemand anders zuschreiben als Allah. Zum Beispiel in Bezug auf ein realistisches Beispiel, was in der heutigen Zeit noch passiert und in der Vergangenheit passiert ist und in der Zukunft noch passieren wird. Und zwar in Bezug auf die Christen. Denn die Christen haben Bezug auf Isa alaihissalatu wassalam, Jesus Christus, Friede sei mit ihm. Sie haben gelesen in ihren Büchern, dass Jesus alaihissalam den Lazarus aus dem Grab gerufen hat, also einen toten Menschen gerufen hat, und dann ist er zum Leben erweckt worden. Und sie haben dann gesagt, Jesus ist derjenige, der diesen Menschen zum Leben erweckt hat. Und das ist eine Form von Ilhad in Bezug auf die Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala, denn zum Leben erwecken kann niemand außer Allah azza wa jalla. Wenn man allerdings sagt, Jesus hat ihn zum Leben erweckt im Sinne von, dass Allah es gemacht hat, aber durch Jesus, das heißt Jesus hat gesagt und dann hat Allah es gemacht, das wäre kein Problem, weil so etwas findet man auch im Koran Karim wieder. Nur ganz deutlich, die Christen glauben, dass Jesus göttliche Eigenschaften besitzt und dass er das deswegen gemacht hat. Das ist ihre Form von Ilhad in Bezug auf die Zeichen Allahs. Oder von einem Propheten oder dieser oder jene Prophet oder Allah nahestehende habe Anteil daran oder sei ihm darin beigestanden und ähnliches. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, eine sehr schöne Ayah, auf Arabisch, قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Sag, ruft diejenigen an, die ihr anstatt Allahs angebt, eure Götter. لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Wir wollen jetzt alle drei Formen der Beigesellung des Ilhad, in diesem Fall, durch diese eine Ayah, aus dem Weg räumen. Sag, ruft diejenigen an, die ihr anstatt Allahs angebt. Sie verfügen nicht einmal über das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmel noch auf der Erde. Und sie haben an ihnen beiden keinen Anteil, noch nahm er sich unter ihnen jemanden, der ihm Beistand leisten könnte. Sie haben keinen Anteil an der Schöpfung, weil sie nichts davon erschaffen haben. Zweitens, sie verfügen über nichts im Himmel und Erde, weil sie sind kein Schöpfer, sie sind kein Gott, sie sind gar nichts. Und sie haben auch keinen Anteil davon, das heißt, sie sind kein Scharik neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und drittens, sie sind nicht einmal Helfer Allahs gewesen, subhanahu wa ta'ala, wie es übersetzt worden ist. Sie haben, noch nahm er, subhanahu wa ta'ala, sich unter ihnen, unter euren Göttern, jemanden, der ihnen Beistand leisten konnte, sollte. Die Zurückweisung der Unabhängigkeit der Ursache kommt in den Worten, sie verfügen nicht einmal über das Gewicht eines Stäubchens zum Ausdruck. Die Zurückweisung der Teilhabe in den Worten, und sie haben an ihnen beiden keinen Anteil. Und die Zurückweisung der Mithilfe in den Worten, noch nahm er sich unter ihnen jemanden, der ihm Beistand leisten soll. Somit weist Allah alles zurück, dem die Polytheisten in ihrer Verehrung anhängen und dem keinerlei Gewicht in den Himmel und auf der Erde zukommt, weder unabhängig von Allah, noch indem es einen Anteil daran hätte, noch indem es Beistand leisten würde. Und das Tolle ist, natürlich, diese Sache zurückzuführen übrigens auf Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, er hat diese Sache entnommen aus dieser Ayah, weist darauf hin, wie manche Imam, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnen, Ayat verinnerlichen, verstehen und aus der einen und gleichen Ayah, das heißt die gleiche Ayah, wie du und ich lesen und auswendig lernen, mehr verstehen als du und ich. Yani, weil manchmal denkt man, es ist eine Art Wiederholung, dass das dreimal das Gleiche gesagt. Nein, es sind drei verschiedene Aspekte und Allah erwähnt sogar noch einen vierten Punkt, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Diese drei Aspekte sind alle weg bei den falschen Göttern und auch noch der vierte, auch nützt bei ihm die Fürsprache nicht, außer wenn er es erlaubt. Denn auch sie dachten, wir beten diese falschen Götter nur an, damit sie uns Allah näher bringen, damit sie Fürsprache bei Allah einlegen. Auch dieser Aspekt hat Allah subhanahu wa ta'ala verworfen. So beseitigt er subhanahu wa ta'ala alle Ursachen, auf die sich die Polytheisten beziehen. Das war die erste Gruppe von Zeichen. Die zweite Gruppe von Zeichen sind jene der Offenbarung. Und sie umfasst das, womit die Gesandten entsandt wurden, wie den erhabenen Koran. Dieser ist ein Zeichen, denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala, تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Dies sind Allahs Zeichen, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen, und du bist wahrlich einer der Gesandten. Und Allah sagt ebenfalls sinngemäß übersetzt, und sie sagen, wenn doch Ayat, Zeichen, von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würden, sag, über die Zeichen, über die Ayat, verfügt allein Allah, und ich bin nur ein deutlicher Warner. Was bedeutet jetzt Ilhad in Bezug auf die Zeichen Allahs, die Ayat Allahs? Welche Ayat? Die Schöpfung? Nein, wir reden von den Ayat der Offenbarung. Es gibt drei Formen. Das bedeutet, sie entweder zu leugnen oder sie zu entstellen oder ihnen nicht zu folgen. Also entweder sie zu leugnen, das wäre Inkar auf Arabisch, oder sie zu entstellen, das wäre Tahrif, oder ihnen einfach nicht zu folgen. Sie zu leugnen heißt, zu sagen, sie würden nicht von Allah stammen. Wobei sie entweder an sich geleugnet werden oder ihr Inhalt abgelehnt wird, ihr göttlicher Ursprung aber anerkannt wird. Das wäre die erste Form. Also noch einmal, sie zu leugnen bedeutet zu sagen, diese Ayat vom Koran kommen nicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder jemand sagt, doch, sie kommen von Allah, aber ich leugne die Bedeutung, die dahinter steckt. Das wäre beides eine Form von Ilhad in Bezug auf die Namen, in Bezug auf die Offenbarung, der Koran konkret. Zu entstellen. Was würde es bedeuten, zu entstellen? Darüber haben wir gesprochen. Die Zeichen zu entstellen, Tahrif auf Arabisch, bedeutet, den Wortlaut zu verändern oder die Bedeutung abzuwandeln, sodass sie sich nicht mehr dem Willen Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wa sallam entspricht. Dies ist etwa der Fall, wenn gesagt wird, die Worte Allahs, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, hierauf erhob er sich über den Thron, wenn man sagt, istawa bedeutet istawla, das heißt, er hat den Thron eingenommen, statt dass er sich über den Thron erhoben hat. Oder wenn man sagt, er steige nicht im letzten Drittel der Nacht herab, sondern sein Befehl steige im letzten Drittel der Nacht herab und so weiter und so fort. Das wäre eine Entstellung des Wortlautes, weil du hast die Worte verdreht und ersetzt oder was hinzugefügt. Und das gibt es auch im Koran, in der Übersetzung des Koran. In einer Übersetzung findet man zum Beispiel, wo es heißt, in Surah Al-Fajr, kann man mal nachschauen, wer es findet, er kriegt keinen Preis. Und zwar heißt es in einer Übersetzung bei Surah Al-Fajr, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Das heißt, übersetzt auf Deutsch, dein Herr ist gekommen und auch die Engel Reihe um Reihe. Und wir übersetzen es mit, dein Herr wird erscheinen oder wird kommen und die Engel Reihe um Reihe. Und dann heißt es, dort wird ist ein Wort hinzugefügt, in einer Übersetzung heißt es, der Befehl deines Herrn wird kommen. Das heißt, die Person leugnet, dass Allah selbst kommen wird am Tag der Auferstehung, obwohl es im Koran Karim steht, und fügt einfach, wenn auch in Klammern hinzu, einfach den Begriff Befehl des oder Befehl deines Herrn. Das ist eine deutliche Form von Ilhad, möge Allah zuvor bewahren. Wenn der Autor wenigstens die Ayah so gelassen hätte, wie sie ist, richtig übersetzt hätte, wissenschaftlich korrekt übersetzt hätte und danach als Fußnote gesagt hätte, was er glaubt, dann wäre das noch okay gewesen. Aber warum willst du mir deinen Glauben aufzwingen? Sag mir bitte, was Allah gesagt hat und ich habe einen eigenen Kopf. Ich möchte das glauben, was Allah mir gesagt hat und ich möchte nicht, dass du mir vorgibst, was ich zu glauben habe. Denn der Glaube, Alhamdulillah, ist einfach. Also wenn der Glaube kompliziert wäre, dann könnten ja nur Professoren Muslime sein und Doktoren. Ja? Aber Alhamdulillah, der Glaube ist einfach. Was Allah sagt, wir glauben fest daran. Denn das war die zweite, haben wir gesagt. Entweder leugnen oder den Wortlaut verdrehen. Und die dritte, den Zeichen zuwiderzuhandeln, bedeutet, die darin enthaltenen Anordnungen nicht zu befolgen oder Verbotenes zu begehen, möge Allah uns davor bewahren. Das ist eine Form von Ilhad, der jeder Muslim ausgesetzt ist. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Wer aber beabsichtigt dort, das heißt in Al-Masjid al-Haram, wer aber beabsichtigt dort etwas Abwegiges zu tun, Ilhad, den werden wir von einer schmerzhaften Strafe kosten lassen. Surah 22, Surah al-Hajj, Vers 25. Also ist das eine dritte Form von Ilhad, ganz klar. dass man nicht gemäß den Ayat Allah subhanahu wa ta'ala handelt, die er uns angeordnet hat. Möge Allah uns davor bewahren, Allahs Worten zuwider zu handeln. Wir sind fast fertig. Somit bedeutet jeder Ungehorsam Ilhad. In dieser Hinsicht. Somit bedeutet jeder Ungehorsam Ilhad hinsichtlich der Zeichen der Offenbarung. Denn es ist ein Abwenden von dem, was die Verse oder die Ayat erfordern. Somit ist es unsere Pflicht, den Anordnungen zu gehorchen und uns von Verbotenem fernzuhalten. Kommt man dem nicht nach, dann ist dies Abtrünnigkeit, dann ist dies Ilhad. Das ist der Teil, den ich heute mit euch durchgehen wollte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch dafür belohnen. Und wir fassen ganz kurz, wie immer, zusammen, was wir verstanden haben sollten und was wir inshallah ta'ala zu merken sollten. Einmal, wir haben ja zwei Unterkapitel gehabt, alles in Kapitel 19. Das große Kapitel war Ilhad hinsichtlich der Namen, Eigenschaften und Zeichen Allahs. Wir haben zunächst einmal kennengelernt, was die sprachliche Bedeutung ist von Ilhad. Und dann denkt man einfach immer an die an das Nischengrab Al-Lahd. Und dann kann man sich die Bedeutung davon, die sprachliche Bedeutung davon ableiten. Dann haben wir gesagt, wir wollen unterscheiden zwischen dem Ilhad hinsichtlich der Namen und Eigenschaften Allahs und zwischen dem Ilhad hinsichtlich der Zeichen Allahs. Und wir haben gesagt, hinsichtlich der Namen und Eigenschaften Allahs, wir haben verschiedene Formen des Ilhad. Wir haben gesagt, eine Form ist neue Namensgebung, dass jemand über Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt, einen Namen gibt, den er sich selbst nicht gegeben hat. Dass man manche seiner Namen leugnet oder ganze oder alle leugnet. Drittens, dass man Eigenschaften Allahs leugnet, die in diesen Namen beinhaltet sind. Oder auch andere Eigenschaften, die nicht Namen darstellen. Dann Tamthil, das Gleichsetzen. Denn dann glaubst du auch nicht an die Eigenschaft Allahs. Denn Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Niemand ist ihm jemals gleich. Und wenn du ihn gleichsetzt, dann glaubst du nicht an die an ihn so, wie er es von dir verlangt hat. Dann, dass man Namen von Allahs Namen ableitet und damit Menschen bezeichnet. Und dass man Allah mit Eigenschaften beschreibt, die ihm nicht gebühren, ziemen. Das passt in die erste Kategorie. Insofern haben wir, wie gesagt, fünf verschiedene Formen. Dann haben wir gesagt, wenn wir von einem Namen Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, wir glauben auch an die Bedeutung, die er beinhaltet. Und wir unterscheiden drei Aspekte, worauf ein Name hinweisen kann. Wir haben drei Fachbegriffe verwendet. Einmal Dalalat Mutabaqa, das heißt, dass der Name auf Allah in seiner Gesamtheit hinweist. Das ist ein Aspekt. Und dass Allah und dass ein Name auf einen Teilaspekt hinweist, auf einen Teil seiner Eigenschaften hinweist und dass sich aus einem Namen zwangsläufig bestimmte Eigenschaften ergeben. Diese drei haben wir gesagt, Mutabaqa, Tadammun und Iltizam. Und dann haben wir zu guter Letzt haben wir gesprochen über die Abtrünnigkeit, das heißt der Ilhad in Bezug auf die Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, dass es verschiedene Formen davon gibt. Und ich sage mal die wichtigste in der Zusammenfassung. Und zwar, dass wir, wenn wir über die Schöpfung Allahs sprechen, subhanahu wa ta'ala, dass wir diese Zeichen, diese Wunder, die wir sehen können in der Schöpfung Allahs, zurückführen auf jemanden anderes außer Allah azza wa jal. Egal, ob wir das vollkommen unabhängig machen von Allah, oder ob wir Allah zum Teilhaber machen, oder ob wir sagen, Allah hat Beistand unter seiner Schöpfung. Wir glauben, Allah raniyun anil alamin. Das heißt, Allah ist der Weltenbewohner vollkommen unbedürftig. Das heißt, er braucht niemanden von seiner Schöpfung, subhanahu wa ta'ala. Das ist, was ich heute euch mitteilen wollte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallama wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.